Momente, die mich beleben. Augenblicke, an denen ich schwebe. Bei dem sinnlosen Gerede sind es die Wege, die ich wähle. Die Welt ist mir zu klein. Ich mach mich frei, mach mich einfach frei. Die Welt ist mir zu klein. Ich mach mich frei von all dem Schein. All die Gedanken, die mich quälen, Geschichten, die sie über mich erzählen, all die Ziele, die wir verfehlen, es sind die Wege, die wir wählen. Die Welt ist mir zu klein, ich mach mich frei, mach mich einfach frei. Die Welt ist mir zu klein, ich mach mich frei, mach mich einfach frei. Die Stunden und Tage, die ich zähle, Zeit verstreicht nicht, wenn ich